الحرب وضد الجيش. No war, no army. No a la guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nia vojna, nia vojsko. Ni vojna, ni armia. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Der antimilitaristische Podcast im November 2016 beginnt mit einer Vorstellung des diesjährigen Kongresses der Informationsstelle Militarisierung. Dieser ist vom 18. bis 20. November wieder in Tübingen. Danach wenden wir uns dem Mittelmeer zu und den dortigen Militärmissionen. Ihr werdet nach Calais schauen, wo der Jungle, das selbstorganisierte Flüchtlingslager, geräumt wurde. Und abschließend betrachten wir die Fluchtabwehr in der Sahelzone und in der Sahara. In unserem ersten Interview hören wir Jürgen Wagner. Am 19. und 20. November habt ihr als IMI, also Informationsstelle Militarisierung, euren jährlichen Kongress vor. Was ist denn da euer Thema? Wir haben früher immer eigentlich mehr so Patchwork-Kongresse gehabt, wo wir uns einzelnen, ja, kann man mal so Krisen- oder Rüstungshotspots mit beschäftigt haben. Seit einigen Jahren sind wir eben dazu übergegangen, dass es irgendwie mehr Sinn macht, sich mal zwei Tage intensiv mit verschiedensten Facetten eines Themas zu beschäftigen. Und im Vorfeld der Debatte, wo es jetzt dieses Jahr drum gehen soll oder um welches Thema es gehen sollte, hat sich dann schon rauskristallisiert, dass eigentlich sozusagen erstens das strategische Umfeld der EU, also die sogenannten Nachbarschaftsstaaten, wie sie die EU nennt, die ja eine ums andere in kompletten Konflikt und Chaos versinken, eigentlich da von unserer Seite mal ins Fokus gerückt werden müssen, aber unter der Maßgabe eben, welche Politik die EU da macht und nicht nur eben NATO oder welcher Akteur auch immer. Und die zweite Überlegung dahinter war eben, dass ab 23. Juni ja das Brexit-Referendum war zum britischen Austritt, die EU aber gleichzeitig jetzt mit einer neuen Globalstrategie und so weiter und so fort versucht, sich insgesamt da neu aufzustellen und diese verschiedenen Prozesse, wie das die EU macht und in welchen Bereichen und wohin da die Reise gehen kann, das ist der Versuch, den wir unternehmen wollen auf dem Kongress, weshalb wir eben insgesamt den Militärakteur EU dieses Jahr ins Zentrum irgendwie stellen. Ihr habt da so Themen wie die Neusortierung der Welt bis die Innenräume der Militarisierung. Also ihr betrachtet sowohl die Freihandelsabkommen als auch die militärischen Inlandseinsätze bis hin zum Cyberraum. Was ist da der Schwerpunkt außer EU? Der Schwerpunkt ist tatsächlich, so blöd klingt, die EU, nämlich als Organisation wie die Europäische Union versucht sich, deswegen fangen wir ja auch an mit der Frage von Neuverteilung von Macht, Einfluss und einem zunehmenden machtpolitischen Gerangel unter diversen Großmächten, und wenn man die EU als Ganzes nimmt, gehört sie ja dazu, wie sich die Europäische Union in einer zunehmend konflikthafter und rauer miteinander umgehenden Staatengemeinschaft oder die EU da als Staatenverbund eben zu positionieren gedenkt, und dass, wenn man das durchdekliniert, dass die EU da auf oberster Ebene mitspielen möchte in diesem machtpolitischen Fingerhageln, was das eben für die verschiedensten einzelnen Bereiche, sowohl für die Strategie im Nachbarschaftsraum, aber auch dann eben für die Rüstungsstrategie der EU, und dann am Schluss aber eben auch für innenpolitische Stabilisierungsmaßnahmen in Anführungszeichen natürlich bedeutet. Also sich diesen Akteur EU sowohl auf strategischer, aber eben dann auch auf militärischer Basis anzugucken und diesen Militärfokus aber nicht ausschließlich zu haben oder es nur darauf zu verengen, sondern eben auch Aspekte wie Handelspolitik etc. als ebenso ineinander verwobene Elemente imperialer EU-Machtpolitik zu begreifen. Achtet da einerseits die Militärmacht EU, also Auslandseinsätze und dergleichen und Rüstungsprojekte. Was denkt ihr, kommt da einer Sache ihr nochmal näher mit diesen thematischen Schwerpunkten, also Hintergrund und Strukturen habt ihr dann ja am Samstag und am Sonntag Vergrenzung und innere Militarisierung. Denkt ihr, ihr kommt da einen Schritt weiter in der Analyse? Also was wir schon ein bisschen wollen oder erreichen wollen, ist gerade in der neueren Dynamik, etwa seit einem halben Jahr oder weniger als einem halben Jahr, haben wir eine ganz spezielle Debatte in der Europäischen Union über die militärpolitischen, machtpolitischen Konsequenzen aus dem britischen Austritt. Und diese ganze Debatte deutet in einige sehr, sehr problematische Richtungen. Diese Debatte ein bisschen aufzugreifen und auch das, was damit zusammenhängt, nämlich die sogenannte Bratislava-Agenda, also den Versuch der EU und der EU-Staaten bis März 2017 ein recht komplexes Militarisierungsbündel zu schnüren, dieses Bündel ein bisschen aufzudröseln unsererseits und ein bisschen vor allem Aufmerksamkeit für diesen im Augenblick ablaufenden Prozess zu schaffen, der leider in der Friedens- und Antikriegsbewegung im Augenblick etwas unterm Schirm läuft, aber womöglich da im März 2017 zu recht weitreichenden Konsequenzen führen kann, weil die wesentliche Schlussfolgerung, die in den EU-Eliten aus dem britischen Referendum gezogen wurde, war ja die Gunst der Stunde zu nutzen und nun mit der Intensivierung der EU-Militärpolitik richtig ernst zu machen, für die vorher Großbritannien immer ein bisschen ein Bremser gewesen ist. Also diese recht neuen Dynamiken auch ein bisschen aufzudröseln und mit den in den einzelnen Segmenten, die wir uns dann jeweils anschauen, mit den verschiedenen Initiativen, die jetzt in Gang kommen, in Einklang zu bringen, das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir versuchen werden einzulösen. Also ihr seht durch diesen Brexit eine angeschobene Vertiefung der Militarisierung der Kernländer, sowas in der Art? Ja, das Zynische dabei ist tatsächlich, dass ganz wesentliche Aspekte dessen, was eigentlich seit etwa 10 Jahren als Kernelemente einer wirklich schlagkräftigen, immer in Anführungszeichen, Militärmacht Europa erachtet wird, alles schon längst auf dem Papier existiert. Und dass es bislang aber immer Großbritannien aus Sorge um die Eigenständigkeit ihrer eigenen, Stichwort British Empire, machtpolitischen, militärpolitischen Beinfreiheit war, was diese Initiativen verhindert und blockiert hatte. Und was man jetzt merkt, ist eben, dass sehr, sehr schnell nach dem britischen Referendum verschiedenste Initiativen in Gang kamen, alles das, was da so am britischen Referendum bislang abgeprallt war, nun wiederzubeleben. Und jetzt muss man natürlich abwarten, wie diverse einzelne Länder, ob sich da alle hinter diese Versuche schmeißen, die augenblicklich vor allem von Frankreich und Deutschland vorangetrieben werden. Wenn dann aber der Fall sein sollte, und wir wollen zuerst mal natürlich einfach auch mal aufarbeiten, was sind das für Initiativen und was sind das für Ideen derzeit, dann wird es relativ weitgehend sein. Und zum Abschluss habt ihr vor, über Reform, Neugründung, Widerstand und Ansatzpunkte für konkretes Handeln zu sprechen. Welche Aspekte wollt ihr da beleuchten? Nun, ich mache ja den Panelbeitrag nicht, deswegen kann ich noch nicht komplett sagen, was da kommen wird. Die Überlegung war natürlich, dass wir, wenn wir über die EU sprechen wollen, was wir ja hauptsächlich dann auch deskriptiv tun im Rahmen des Kongresses, dann kommen wir natürlich irgendwo aber auch nicht um eine gewisse Positionierung drumherum oder zumindest um einen Raum, sagen wir es mal etwas offener, um einen Raum und ein Panel, in dem wir uns auch darüber unterhalten können, wie jetzt eigentlich eine linke Position nicht nur zu den realpolitischen einzelnen Aspekten, sondern zur EU als Akteur aussehen kann oder was es da für Optionen gibt. Und unsere Idee ist eben, einmal verschiedene linke Ideen, die da derzeit durch die Gegend geistern, die jetzt sehr unterschiedlich zum Teil sein können, wo es womöglich auch nicht die eine einzig seligmachende ist, ein bisschen vorzustellen und gleichzeitig aber eben auch daraus ein bisschen eine Handlungsperspektive zu entwickeln. Wie das dann genau aussehen wird, das wird man dann am Schluss dann sehen müssen, ist aber eben auch der Versuch, sich um die Frage, wie hält man es mit der EU, nicht komplett bei so einem Kongress dann auch drumherum zu drücken. Wie ist der organisatorische Rahmen für eure IMI-Konferenz? Also das Erste ist, der Kongress findet immer in Tübingen statt. Er ist hauptsächlich eigentlich auf Samstag, Sonntag ausgelegt, wird aber eine Auftaktveranstaltung an einem anderen Ort in der Schellingstraße 6, das ist ein Hausprojekt in Tübingen, für alle diejenigen, die früher anreisen wollen und vielleicht auch gar nicht anders können, weil sie von weiter weg kommen. Da wird es dann eben Volksküche geben und ein bisschen ein etwas kreativeres Auftaktprogramm, was jetzt nicht ganz so bierernst sein soll. Damit beginnen wir eigentlich traditionell auch irgendwie, um Leute kennenzulernen und ein bisschen so eine Art von Raum zum Kennenlernen zu schaffen, den Kongress. Wichtig ist vielleicht dann auch noch, dass es natürlich keinerlei Beitrag gibt oder sonst was, also der Kongress ist umsonst und ist natürlich auch ohne Anmeldung oder sonst was auch in Einzelpanels oder sonst was besuchen, das heißt jeder und jede kann kommen natürlich, wann, wie und in welcher Form da Interesse besteht. Stattfinden wird es wie gesagt in Tübingen und zwar im Schlatterhaus in der Österbergstraße 2, das ist relativ stadtnah vom Bahnhof für Leute, die von außen kommen, etwa in 7-8 Minuten zu erreichen, also insofern alles eigentlich ganz gut gangbar. Und online seid ihr zu finden unter imi-online.de, glaube ich, ne? Genau, und da ist auch zum Beispiel ein Banner geschalten, wo man dann alle Details nochmal zum Kongress auch erfahren kann oder einfach eine Mail schreiben an die IMI. Sieht man auch über die Homepage, was das ist, imi@imi-online.de oder einfach anrufen. Von dem Kongress kommen wir nun zu Interviews mit Jackie und zwar zuerst zum Mittelmeer und den dortigen Militärmissionen, die angeblich zur Flüchtlingsrettung dienen sollen. Aber erst noch ein bisschen Musik. Im kommenden Interview werde ich mit Jackie über die Missionen der EU im Mittelmeer sprechen. Wenn man jetzt von dem Meer selber ausgeht und nicht von den Anrainerstaaten am Mittelmeer, sondern tatsächlich von den Gewässern im Mittelmeer, haben wir da drei verschiedene Militärmissionen mit Beteiligung der Bundesregierung. Es gibt einerseits den EUNAVFOR-MED-Einsatz, der angefangen hat 2015, nachdem Deutschland Boote geschickt hat in das Gebiet zwischen Libyen und Italien unter dem Argument, man möchte Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahren. In der Europäischen Union wurde kurzum eine Mission beschlossen und die Schiffe wurden eingegliedert, wobei es da weniger darum geht, Flüchtlinge zu retten, sondern vielmehr geht es darum, das Gebiet zu kontrollieren, die Schmuggler zu bekämpfen und ja, das Gebiet hauptsächlich zu kontrollieren. Es werden immer neue Aufgaben hinzugefügt. Jetzt kam noch die Aufgabe hinzu, dass man libysche Küstenwache ausbilden möchte und dass man das Waffenembargo gegen Libyen durchsetzen möchte. Was an sich kritisch ist, beide Teile der Mandatserweiterung. Der erste Teil ist kritisch, weil eine Ausbildung der Küstenwache bedeutet ein Risiko. Es gab da 2013/14, glaube ich, die Mission EUBAM Libya. Das war eine Border Assistance Mission. Da geht es darum, dass die EU Grenzschützer ausbildet. Die wurden ausgebildet und sind dann in den Bürgerkrieg eingestiegen, zusammen mit dem General Khalifa Haftar. Und man hat in einem Bürgerkriegsland die ausgebildeten bewaffneten Streitkräfte nicht unter Kontrolle. Es gibt weitere Beispiele dafür aus Somalien, Afghanistan, aber selbst in Libyen ist es bereits einmal schiefgegangen. Der zweite kritische Punkt der Mandatserweiterung ist an sich das Waffenembargo, das durchgesetzt werden soll, weil europäische Länder im Bürgerkrieg mit beteiligt sind. Das kam unter anderem raus, nachdem es zu einem Unfall kam und man auf einmal wusste, dass dort französische Spezialkräfte im Einsatz sind und da mit bestimmten Rebellengruppen zusammenarbeiten. Und es geht ja gerade darum zu gucken, wie sich Libyen in den nächsten Jahren entwickelt. Und da kommt es auch darauf an, wer welche Waffenlieferungen kriegt. Und das soll jetzt unter die Kontrolle der EU gestellt werden, die bestimmt nicht dafür sorgen wird, dass gar keine Waffen reinkommen. Ein weiterer Einsatz ist der Ägäis-Einsatz. Das ist der Einsatz von Kriegsschiffen in der Ägäis, das heißt in dem Seegebiet zwischen der Türkei und Griechenland, was auch kritisch ist, weil das auch der Mittelmeerzugang ist von Russland, vom Schwarzen Meer her. Und da soll auch gegen Schlepper vorgegangen werden. Und in beiden Gebieten ist trotz der hohen Militärpräsenz kommt es immer wieder weiter zu schweren Unfällen, also ertrinken Menschen kontinuierlich, selbst wenn sie einige retten. Das Sterben hört nicht auf. Und dann ist die dritte Mission Sea Guardian. Die existiert eigentlich seit 2001 unter dem Namen Active Endeavor und diente eigentlich offiziell dazu, Terrorbekämpfung zu machen, also darauf zu achten, dass Al-Qaida nicht das Mittelmeer benutzt. Mittlerweile wurde jetzt im Sommer das Mandat geändert und jetzt soll Sea Guardian, EUNAVFOR MED und dem Ägäis-Einsatz helfen und mit denen zusammenarbeiten, Lagebilder erstellen und die Migration bekämpfen und insgesamt auch das Mittelmeer kontrollieren. Und wie ist die öffentliche Berichterstattung über diese drei Flüchtlingsabwehrmissionen im Mittelmeer? Man liest weniger darüber, was eigentlich die Konsequenzen dieser Einsätze sind. Dass diese verstärkte, kontinuierliche Zunahme an Überwachung, Einsatz von Überwachungstechnologien im Mittelmeerraum, ob das jetzt im Wasser selber ist oder auch in den Ländern mit Wärmebildkameras und so weiter und so fort, dass es diese Technologie ist, dass es die Präsenz ist der Militärkräfte vor Ort, die sie erst dazu zwingt, diese schwierigen Wege zu gehen und immer unentdeckter zu reisen, das heißt immer gefährlicher. Und darüber wird weniger gelesen. Und in diesen drei Missionen, die du genannt hast, also diese Sophia-Mission vor der libyschen Küste, dieser Ägäis-Einsatz und dieser Sea Guardian-Einsatz, wie viele Marineschiffe, wie viele Soldaten sind daran beteiligt? Also im Ägäis-Einsatz sind es offiziell, glaube ich, sind es gerade 5 Schiffe, können bis zu 7 Schiffe sein. Sea Guardian ist, das schwankt, das hat jetzt es hat eine Obergrenze, ich glaube, die liegt bei 900, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das schwankt, da sollen die Einheiten eingegliedert werden, die sich gerade auf der Durchreise befinden. Also das ist auch ein neues, etwas gewagtes Konzept an EU-NATO-Zusammenarbeit und Multifunktionalität von eingesetzten Marinenkräfte. Und EUNAVFOR MED bin ich mir gerade nicht sicher, wie viele Schiffe das hat. Ich weiß, es gibt 2 von Deutschland und ich glaube noch ungefähr 6 andere von weiteren EU-Mitgliedstaaten. Es gibt allerdings da auch Flugzeuge, die eingesetzt werden, unter anderem verschiedenes Gerät. Und was noch hinzukommt, was ab nächstem Jahr aktiviert werden soll, ist das Alliance Ground Surveillance. Das ist eine Bodenüberwachungstechnologie. Das sind Drohnen. Also das sind 5 Global Hawk Drohnen. Das sind die aktuell größten Drohnen weltweit, die auf Sigonella, auf Sizilien stationiert sind. Die sind der NATO unterstellt, aber sie sollen auch genutzt werden für Grenzüberwachung. Das heißt, da haben wir erneut ein weiteres Element von der NATO, was in der Migrationsüberwachung eingesetzt werden soll und zu einer weiteren Militarisierung führt. Militärschiffe, Drohnen, etc. unterwegs. Ist das in anderen Regionen der Welt auch so wie im Mittelmeer? Also ich würde sagen, es gehört definitiv zu den am stärksten überwachten Gebieten. Ein weiteres Gebiet, was ebenfalls sehr stark überwacht ist, am anderen Ende vom Suezkanal. Da ist auch eine hohe Militärpräsenz, also am Horn von Afrika, an dem Eingangsstraße praktisch zum Roten Meer, was dann zum Suezkanal führt, einfach aus dem gleichen Grund. Es ist einer der Haupthandelswege auf See dieser Welt und mittlerweile läuft ja 80% der Handelstransporte über die Meere. Das heißt, es ist von entscheidender Bedeutung für Europa, für alle großen Handelsnationen. Und da ist auch, was interessant ist, eine Mission EU-ONAF-Atlanta. Also es gibt die Mission gegen Piraterie von somalischen Piraten. Und die hält an, obwohl die Angriffe stark abgenommen haben und es in den vergangenen Jahren eigentlich kaum noch Angriffe gab. Und ich denke, die Mission wird ebenso weiterlaufen, weil es von großer Wichtigkeit ist, den reibungslosen Transport durch den Suezkanal zu garantieren. Und da ist die Militärpräsenz ebenfalls sehr groß. Man hat da auch Djibouti, ein kleines afrikanisches Land, wo mittlerweile Frankreich, die USA, Italien, China, Japan überlegt es sich wohl, Militärbasen haben. Also da die Region ist aus ähnlichen Motiven, denke ich, auch sehr stark überwacht. Und von dieser Pirateriebekämpfungsmission am Horn von Afrika ist auch die Strategie von EUNAVFOR-MED entstanden. Also das lehnt sich an die Pirateriebekämpfungsmission an. Da geht es ja auch darum, gegen kleinere Boote vorzugehen, möglichst bewaffnete Gruppen. Und also du meinst, dass die sogenannte Schleuserbekämpfung aus der angeblichen Piratenbekämpfung vor Somalia kommt so ein bisschen? Also für einer Format, ja. Mhm. Also man hat da auch die zuständigen Generäle in Rom zum Beispiel. Einer von denen war davor auch verantwortlich für einer Atalanta, also vor dem Horn vor Afrika. Einer der best überwachten oder am meist überwachtesten Regionen, so weltweit grob, und trotzdem sterben dort Zehntausende von Menschen. Irgendwie passt das ja überhaupt nicht zusammen, ne? Nein, tut es nicht. Also es gab auch schon Vorfälle wie das NATO-Boot, das ein Schiff bewusst nicht geholfen hat, und das heißt Left to Die Boat hieß der Fall, und von der Goldsmith University hat das Institut für Forensic Architecture das nachkonstruiert und konnte damit beweisen, dass das NATO-Boot sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hat von einem Flüchtlingsboot, wo die Flüchtlinge zum Teil auch ertrunken sind, und eben nicht reagiert hat. Also es gibt auch Beweise dafür, dass obwohl Boote gesehen werden, obwohl man denen helfen kann, dass es nicht getan wird. Es gibt unendlich viele Erzählungen, zum Teil auch gefilmt, nachgewiesen von Booten, die von Frontex oder von den jeweiligen staatlichen Küstenwachen zurückgepusht werden, wo Löcher in die Boote reingemacht werden, wo mit Waffengewalt gedroht wird, wo geschlagen wird. Also es gibt keinen politischen Willen aller europäischen Mitgliedsländer, dem Sterben ein Ende zu setzen. Und das Sterben beginnt ja nicht im Mittelmeer. Das Sterben beginnt ja bereits nach Verlassen der Herkunftsländer oder in den Herkunftsländern selbst. Und da wird die Migrationskontrolle verstärkt. Also das Sterben wird nicht aufhören, sondern es wird sich vielleicht weiter in die afrikanischen Staaten vor allen Dingen hineinverlagern. Aber es gibt keinen politischen Willen, diesen Menschen zu helfen. Der offizielle Auftrag dieser auch Bundeswehr im Schiffe ist, ja, Flüchtlinge zu retten und Menschenschmuggel zu verhindern. Also Flüchtlinge retten tun sie nicht im Endeffekt. Oder nur teilweise. Was ist dann der wirkliche Auftrag eigentlich dieser Militärkräfte dort? Ich denke, dass es unter anderem darum geht, dass man eine Legitimation hat für eine permanente Militärpräsenz. Also wenn man sich anschaut, inwiefern die Mandate ständig erweitert werden, also man kreiert eierlegende Wollmilchsauen, die das nicht leisten können, was von ihnen verlangt wird, hat man eine wunderbare Legitimation. Und um in britisch heiklen Zeiten an heißen Orten präsent zu sein, ob das jetzt in der Ägäis ist, was gegen Russland gerichtet zu sein scheint, beteiligen sich auch die USA an dem Einsatz, wobei man sich da fragen muss, was haben die für ein Interesse daran, dass Menschenschmuggel zwischen Türkei und Griechenland beendet wird. Also wie gesagt, das ist die Zugangsstraße zu Tartus, das ist der letzte Militärhafen, den sie im Mittelmeerraum haben. Und indem man sagt, dass man da Migrationsbekämpfung macht, kann man das diplomatisch gut darstellen oder besser darstellen. Und man hat natürlich kein absehbares Ende. Also die Migration wird weitergehen. Ich weiß nicht, wie sie diese Mission beenden wollen. Ähnlich ist es mit EUNAVFOR MED. Da geht es jetzt darum, dann soll man auf einmal auch noch die Küstewache ausbilden, Waffenembargo sicherstellen und den Menschenschmuggel behalten. Und man behält sich auch vor, nach Einladung der Regierung in einer der abschließenden Phasen der Mission nicht nur in libysches Gewässer zu gehen, sondern auch auf libysches Territorium. Also eigentlich eine militärische Intervention wird dadurch legitimiert unter dem Deckmantel der Menschenschmuggelsbekämpfung. Und die Einheitsregierung ist von europäischen Staaten gestützt, wird nicht wirklich komplett anerkannt in Libyen. Die Kämpfe werden fortgesetzt und dann hat man natürlich durch so eine Migrationsbekämpfungsmission eine diplomatisch saubere Sache, um da militärisch reinzugehen und die eigenen Interessen durchzusetzen. Und mit Sea Guardian ist es ähnlich. Ich meine, das hält seit 2001 an, macht seit 15 Jahren, macht es offiziell Terrorismusbekämpfung, kontrolliert tatsächlich die großen Wirtschaftsschiffe, die großen Handelsschiffe und hat das Mittelmeer unter Kontrolle. Es hat jetzt vor allen Dingen in Deutschland Probleme gekriegt bei der Mandatsverlängerung. Und deshalb wurde das Mandat, denke ich, auch geändert, dass man jetzt sagt, ja gut, die sollen da jetzt einfach mitmachen zwischen der EU und der NATO-Mission, da beiden dienlich sein und sich ebenfalls für das Waffenembargo gegen Libyen einsetzen und dann mal so eben in der Ägäis bis ins libysche Meer Schmuggler bekämpfen. Die ganzen Einsätze sind legitimiert durch Parlamentsbeschlüsse der demokratischen Staaten in der EU. Was sind die Grundlage für diese Einsätze eigentlich? Ich meine, beim Ägäis-Einsatz, das ist mehr oder weniger auf Deutschlands Mist gewachsen. Also die Bundesregierung hatte da zusammen mit der Türkei darüber geredet, einen solchen Einsatz auf die Beine zu stellen. Und die haben dann auch mit der griechischen Regierung darüber geredet, die dann zugestimmt hat. Die haben den Vorschlag bei der NATO eingereicht und da wurde das akzeptiert. Aber was wäre eine humane Perspektive jenseits der Abschottung für das Mittelmeer? Da gibt es verschiedene Ideen. Also es gibt einerseits die Forderung fairen statt Frontex. Das gilt ebenso, finde ich, für fairen statt Kriegsschiffe. Also es wäre ein leichtes, die Menschen mit Fähren nach Europa zu bringen und würde auch die Kosten sehr reduzieren. Es gab ja auch eine Studie, die von einem an der Universität Cambridge, die mal ausgerechnet hat, was passieren würde, wenn die ganzen Kosten, die für die Überwachung und die Militarisierung der Grenzen anfallen, für die Kontrolle der Grenzen, für die ganze technische Ausrüstung, wie auch für die Personalkosten, wenn man das alles streichen würde, wenn man die Grenzen aufmachen würde und die Menschen reinlassen würde, und ihnen auch noch Papiere geben würde, dass es eigentlich auch der Wirtschaft gut tun würde. Das ist ja immer so das Argument, was von rechts kommt oder von Rassisten, dass gesagt wird, wir können die nicht alle aufnehmen. Ich meine, die Europäische Union hat mehr als 600 Millionen Menschen, 2, 3, 4 Millionen Menschen aufzunehmen, ist kein Problem. Und im Gegenteil, es würde sogar eine Bereicherung sein, nicht nur wirtschaftlich, meiner Ansicht nach vor allen Dingen auch kulturell und auch menschlich, weil das nicht zu tun heißt eben zuzulassen, dass viele Menschen sterben und weiterhin sterben werden und das vor unserer Tür. Weitere Ideen sind, also es gab eine Idee aus Österreich, dass man so kleine Inseln praktisch ins Mittelmeer setzt, von der sie sich dann von Libyen, Tunesien bis nach Sizilien bewegen können und da praktisch Rast haben und Nahrung. Das muss man sich so vorstellen, wie so verankerte Inseln, von der sie dann von einer zur anderen kommen können, ohne das Risiko zu haben, zu sterben. Aber ich denke, die einzige Alternative ist ein Ende der Militarisierung, der Grenzüberwachung. Grenzen auf. Es klingt nach einer radikalen Forderung, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich das Einzige, was Sinn macht, und so schwer ist es nicht, wenn der politische Wille dazu geschaffen wird. Gleich nach der kurzen Musikunterbrechung geht es weiter, und zwar zum Dschungel in Calais und Jackie. Was hattest du dort gemacht und was konntest du dort beobachten? Also in Calais war ich mit der Calais Migrant Solidarity Group da und habe hauptsächlich mit Leuten geredet und übersetzt und darüber geredet, was die Räumung eigentlich bedeutet, was die rechtliche Lage ist und was sie erwartet, weil das war vielen noch unklar. Ich habe auch mit den Minderjährigen geredet, die immer noch nicht wussten, dass sie als Minderjährige mehr Rechte haben und dass sie sich als Erwachsene registrieren wollten, weil sie dachten, sie würden dann ernster genommen. Also die Informationslage war katastrophal. In Ventimiglia, was ich gesehen habe, war, dass es war für mich das erste Mal in Calais zu sein, und es hat sich wohl von dem, was andere gesagt haben, die da länger sind, in den letzten Jahren auch sehr geändert. Es hat sich jetzt zu einer kleinen selbstorganisierten Stadt fast schon entwickelt, also mit Restaurants, mit Schulen, wo Freiwilligen aushelfen, mit einer Moschee, mit einer Kirche, mit Rückzugsorten, mit selbstgemachten Shelters, die hauptsächlich aus Holz, Wolldecken und Plastiküberwürfen bestehen, aus gespendeten Camping-Caravans, aus Containern. Also es war eine fast schon wie eine Stadt, die voller Probleme war einerseits. Ich meine, man hat fast 10.000 Leute mehr oder weniger ohne Zukunftsperspektive. Man hat kaum irgendetwas von also nichts von staatlicher Seite, alles kommt von Freiwilligen, von Organisationen. Und trotz der Gewalt, die es dort auch gab, war es dennoch irgendwo auch ein Ort der Freiheit, ein Ort, wo Leute sein konnten, wo sie ein Dach über dem Kopf hatten, auch wenn es kalt und feucht und nass ist. Und wo die Polizei sie nicht nach Dokumenten fragt. Also es war wie ein Ort außerhalb Europas fast schon, also der jetzt kaputt gemacht wurde und den Menschen wurde keine wirkliche Alternative geboten. Es wurde ihnen gesagt, sie können in sogenannte CAOs gehen, Aufnahmezentren, und es wurde gesagt, dass Dublin für sie nicht beachtet werden würde, aber das war ein Versprechen, was nur mündlich gegeben wurde. Was heißt das, dass Dublin nicht beachtet werden? Das heißt, dass selbst wenn sie ihre Fingerabdrücke bereits in Italien gelassen haben, dass sie nicht nach Italien deportiert werden. Viele haben das natürlich nicht geglaubt, was ich auch gut verstehen kann. Also Versprechen werden ja auch schon gebrochen, wenn sie schriftlich gegeben werden. Mündlich ist dann natürlich das Risiko noch höher. Und das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass viele der Menschen in Paris in den Metrostationen Stalingrad und Georges schlafen und nicht wissen, wohin. Also der Staat hat für sie keine wirkliche Alternative geboten und den sozialen Zusammenhang, die Stadt, die sich da gebildet hat, mit all ihren Fehlern und mit all ihren Schwierigkeiten, es ist nicht der schönste Ort, an dem man sein möchte, bei weitem nicht, aber es war dennoch ein Ort, wo sie sein konnten. Es war ein Referenzpunkt, es war ein Punkt, wo man hingehen konnte. Viele, die deportiert wurden aus Deutschland, sind dahin, also gar nicht mal unbedingt nur Menschen, die nach England wollen, sondern Menschen, die hier in Europa nirgendwo anders einen Platz gekriegt haben. Es gab auch Leute, die sich, die davor in anderen Ländern waren und dann da auch ihr Restaurant aufgemacht haben und da arbeiten konnten ohne Papiere. Also es war ein sehr komplexer Ort, der platt gemacht wurde. Und jetzt stehen viele Menschen vor der großen Frage, wohin? Wie geht es jetzt weiter? Und es ist interessant zu sehen, dass es ähnliche Vorgehensweisen auch zu beobachten waren in Italien und in Griechenland. Also man verhindert jetzt in diesen Staaten große Ansammlungen von Migranten. Man nimmt die Leute, die sich konzentrieren, in Grenznähe, man teilt sie auf, bringt sie in Zentren auf das ganze Land verteilt, wovon sie nichts haben und versuchen werden, da rauszukommen und wieder in Grenznähe zu gelangen. Ist eine Perspektive, eine für die Flüchtlinge, also sich an einem anderen Ort eigentlich wieder so zu organisieren, oder? Ja, also man muss gucken, wie sie sich entscheiden, was sie denken, was das Sinnvollste ist. Aber ich denke, wenn man bedenkt, dass viele den starken Willen haben, nach England zu gelangen, werden sie bestimmt wieder in die Nähe vom Eurotunnel versuchen zu kommen. Es ist nur das Problem, dass die Stadt eine aggressivere Politik gegen Migranten, Migrantinnen fährt und dass ganz Frankreich gerade, was Migration angeht und Flucht, nicht das gastfreundlichste Land ist. Und sich da, ich meine, es gibt jetzt ja auch die Operation Fontenelle, den Ausnahmezustand, die Operation, die auch eingesetzt wird, um Migration zu kontrollieren, also gerade an der Grenze zu Italien, wo es dann auch heißt, dass man versucht zu verhindern, dass Dschihadisten ins Land reinkommen. Also wo man schön Terrorismus und Flucht vermischt, die ein härteres Vorgehen legitimieren wird. Also ich denke, dass viele Leute versuchen werden, also gerade die, die jetzt in Paris sind, die sollen jetzt auch in den nächsten Tagen selbst von da geräumt werden. Sie wollen nicht in die Zentren, sie wollen selber bestimmen können, in welche Richtung es geht. Sie trauen den französischen Behörden meiner Ansicht nach auch zum großen Teil zu Recht nicht. Und ich denke, dass sich ein neues Camp irgendwo entwickeln wird. Als letzten, kürzeren Beitrag wollen wir nach Calais den Blick in die Sahelzone, in die Sahara werfen und die dortige Fluchtabwehr etwas untersuchen.